Ornithology, Radio Nacht Jazz im Deutschlandfunk. Die Ornette Coleman Story, Teil 3 von und mit Karl Lippegaus. Thank you. Zwei Musikern aus dem innersten Zirkel Ornette Coleman's nahm Pat Metheny 1983 in New York das Album Rejoicing auf, mit dem Drummer Billy Higgins mit seiner typischen euphorisierenden Spielart und mit einem Bassisten, der uns schon einige Male begegnet ist, Charlie Haden. Er kam aus einer sehr musikalischen Familie, die im Mittleren Westen berühmt war für ihre Country- und Western-Musik. Charlie studierte Jazz am renommierten Westlake College of Music in L.A. 1957 aber brach er das Studium ab und wurde Bassist im Quartett des Pianisten Paul Blay. Bei einer Jam-Session im Club The Hague kam auf einmal dieser seltsame Typ auf die Bühne, um den es jetzt schon 3 Stunden lang hier in der Radionacht Jazz geht. Und der blies 3 oder 4 Chorusse, wobei Charlie es kaum fassen konnte, wie schön es klang. Die anderen Musiker forderten, dieser Typ solle sofort aufhören, und er packte dann auch sein Horn ein und verschwand in der Nacht. Hatte er ein Plastiksaxophon dabei, wurde Charlie Haden später gefragt. Ja, dann war das Ornette Coleman. Der Pianist Paul Blay spielte mit seiner Gruppe im Hillcrest Club in einem schwarzen Viertel von L.A. in einer Band mit Don Cherry und Ornette. Der Saxophonist sagte, das Engagement habe 6 Wochen gedauert. Blay erinnert sich, wenn man den Washington Boulevard runterfuhr und auf den Hillcrest Club schaute, dann wusste man immer, ob unsere Band auf der Bühne war oder nicht. Wenn die Straße voll war von Leuten aus dem Club, spielte drinnen die Gruppe. Und sobald sie aufhörte, kamen alle wieder rein und tranken, redeten und brüllten durcheinander und waren fröhlich. Musikalisch jedoch war es unglaublich. Ornette hatte eine Riesentasche voller Kompositionen, die wir jeden Tag probten. Jeden Nachmittag neue Stücke und jeden Abend spielten wir andere als am Abend davor. Täglich kamen 10, 20 neue Ornette-Stücke ins Repertoire der Band. Das war sehr stimulierend. Ornette, sagt Paul Blay, war so früh, dass John Coltrane eine Zwischenstufe darstellte, die mit Ornette koexistierte, wohingegen seine Musik der von Ornette historisch gesehen hätte vorausgehen müssen. Der Vibraphonist Karl Berger spielt eine Widmung an ihn, Ornette. Berger mit seiner Komposition Ornette, der Bassist war Dave Holland, der Schlagzeuger wieder aus dem innersten Zirkel von Ornettes Mitspielern, Ed Blackwell aus New Orleans. Ende 1960 folgte ein weiteres Konzert Ornette Coleman's in der New Yorker Town Hall, dann ging seine Band auf Tour. Und als sie in Chicago einmal gastierten, fand dort gleichzeitig die jährliche Zusammenkunft der Nation of Islam statt, mit dem charismatischen Elijah Muhammad. Doch der sanfte, freundliche und sehr tolerante Ornette weigerte sich, dort aufzutreten und meinte nur, Ich konnte keine Musik machen für all den Hass um mich herum. Im April 1960 war man dann wieder im Five-Spot in New York. In New Orleans hatte man seinen Freund Ed Blackwell verhaftet, weil er mit einer weißen Frau zusammenlebte. Blackwell haben wir gerade gehört. Als er gegen Kaution freikommen konnte, lud Ornette Blackwell nach New York ein, um für Billy Higgins an den Drums einzuspringen, dem man wegen Drogenbesitzes die Arbeitserlaubnis, die sogenannte Cabaret Card, entzogen hatte. Am 4. Juli 60 spielte das Coleman Quartett beim berühmten Newport Rebel Festival. Es kam in Mode, mit Ornettes Band im Five-Spot zu jammen, und es war jeden Abend brechend voll. Charles Mingus kam, Leonard Bernstein, Lionel Hampton und Percy Heath, sie alle jammten mit der Ornette Coleman-Truppe. In dieser Zeit begann Ornette seine Kunstsammlung anzulegen. Als ins Five-Spot regelmäßig große Maler kamen, um ihn zu hören, wie etwa Larry Rivers, Robert Rauschenberg und Willem de Koning. Mit Sicherheit war das eine der ungewöhnlichsten Widmungen an den Meister. 1989 nahm John Zorn dieses Album für zwei Altsaxophone auf. Der zweite Saxophonist war Tim Byrne, der Bassist Mark Dresser. Und es gab zwei Schlagzeuger, Joey Barron und Michael Vetcher. Das Album hieß Spy vs. Spy. Auch in New York schlug Ornette der Hass entgegen. Miles Davis wollte einmal unbedingt mit ihm auf einer Bühne gesehen werden. Ornette ließ Miles einen Blues mitspielen und der erklärte später, Ornette sei innerlich völlig kaputt und zerrissen. Eines Abends kam der Drummer Max Roach ins Five-Spot, um herauszufinden, worum sich der ganze Quatsch drehte, wie Max sagte. Nachdem der Set vorbei war, ging er auf Ornette zu und schlug ihm auf den Mund. Um 4 Uhr morgens tauchte Max Roach dann vor Ornettes Haus auf und brüllte: »Ich weiß, dass du da oben bist, Motherfucker, komm runter, damit ich dir in den Arsch treten kann.« Einmal ließ der Kellner im Five-Spot ein Tablett fallen und ein älterer Herr sagte laut zu seiner Begleitung: »Hörst du, Darling, Ornette spielt gerade unseren Lieblingssong. Mingus pflegte eine lange Hassliebe zu ihm und bezeichnete seine Musik als, Zitat, organisierte Desorganisation oder richtig falsch spielen. Eric Hobsbawm proklamierte unter dem Jazz-Pseudonym Francis Newton folgenden Satz: Wenn Coleman in Small's Paradise in Harlem blasen würde, wäre das Lokal in 5 Minuten leer. »1987, das Kronos Quartett aus San Francisco hörten Sie mit ihrer Version von Ornette Coleman's Lonely Woman.« Thank you. Compute, eine Ornette-Komposition aus dem 1988 veröffentlichten Album Art Deco mit Don Cherry, Charlie Hayden und Billy Higgins. Inzwischen sind ihnen die Namen dieser Musiker aus dem legendären Ornette-Quartett längst vertraut. Und wie John Coltrane hat er auch immer wieder zurückgedacht an Leute, die ihm schon sehr früh begegnet waren. Hier war das der Tenorsaxophonist James Clay. Ein Zitat: In der Jazzmusik gibt es gewöhnlich zwei Hörner und eine Rhythmusgruppe. Das ist das Schema, dem Charlie Parker und all die anderen gefolgt sind. Was mit mir passierte, sagte Ornette, war, dass ich weniger an dieses Format dachte, als vielmehr daran, dass man die Melodielinie nicht unbedingt mit dieser schmalen Struktur spielen musste. Ich versuchte also, eine Melodielinie zu erfinden, die so klang, als wäre sie orchestral strukturiert. Ich wollte orchestrale Musik mit einer kleinen Combo machen. When you're improvising, do you think about colors? Do you think about images? Does something like that come to your mind? I don't think about that, but I think about what it means, and what that to mean, it means the quality of the human race. To me, that's what it means, you know, because I don't think there's anyone that couldn't improve upon how they would think about the world should, how they would like the world to be, you know, and art and music and all those things add to those kind of things, which is not bad, you know. I would not want to deprive someone of something they want to do with music. I would help them. With or without money, you know. Thank you. ich finde, unschlagbare Rhythmusgruppe aus Paul Motion Drums und Charlie Hayden am Bass mit der Pianistin Jerry Allen 1989 in Invisible, einer relativ unbekannten Ornette Coleman-Komposition, zu finden auf dem Album In the Year of the Dragon. Jerry Allen war eine Pianistin, die Ornette ganz besonders schätzte und die er nach Jahren ohne Pianist in seinen Gruppen dann in seine Band holte. John Coltrane kam jeden Abend ins Five Spot, um Ornette live zu erleben. Er packte ihn beim Arm, wenn der Gig vorbei war, und sie verschwanden in der Nacht, angeregt über Musik diskutierend, erinnert sich Charlie Hayden. 1960 nahm das Quartett ohne den Bandleader, dafür mit John Coltrane, ein Album mit Ornettes Stücken für Atlantic auf. Der Titel ist The Avantgarde. Wie ein Fisch im Wasser bewegte Ornette sich jetzt in New York und schloss Freundschaft mit bedeutenden Künstlern aus allen Kunstrichtungen, aus Literatur, Malerei, Theater, Film und Musik. Doch der Stress, jede Nacht eine Band durch mehrere Sets in einem lärmigen Club zu führen, wo die Kasse klingelte und die Gläser und Flaschen klirrten, wo man den Zigarettenqualm in Scheiben schneiden konnte, ständig neue Stücke zu schreiben, Platten zu machen, auf Tour zu gehen, all das begann an ihm zu zehren. Im Five Spot war die Bühne vor den Toiletten und der Urin sickerte unter dem Klavier durch. Trotz alledem fühlte Ornette sich auch verantwortlich für die anderen Musiker seiner Gruppe. Wonach er suchte, war das, was er als das Schürfen nach der wahren Essenz bezeichnete. Catherine Gray, eine wunderschöne Ballade aus dem Ornette Coleman-Pat Metheny-Album Song X, hier gespielt von Joe Lovano 1995 in einem Arrangement von Gunther Schuller. Eine Rückblende. Das billige Heroin, mit dem der von Roosevelt zu Kriegszwecken begnadigte Gangsterboss Lucky Luciano die schwarzen Ghettos in den späten 50ern überschwemmte, machte auch vor dem Ornette Coleman Quartett nicht Halt. Oft war der Bandleader der Einzige, der nicht an der Nadel hing. Es fiel ihm auf, dass bei einem Job außerhalb von New York ein Musiker jeden Tag nach New York und wieder zurückflog. »Warum tust du das?«, fragte ihn Ornette. Die Antwort war »to cop«, um Drogen zu kaufen. »Ich dachte, wir machen Musik.« »Wir machen ja auch Musik. Hi.« Einmal probierte er selber das Zeug und bei diesem einen Mal blieb es auch. Er sagte, man kriegt nichts mehr getan, man sitzt einfach nur herum und man fühlt sich gut. Man fühlt sich gut mit sich selbst. Das war nochmal die Gruppe Codona mit Don Cherry, Nana Vasconcelos und Colin Walcott. Don Cherry sagt, ich bin dankbar, dass ich in einer Zeit lebe, in der es Musiker wie Ornette Coleman gibt. Jemand, der Musik notieren kann, die so lebendig klingt wie der Moment, in dem man sie hört. Komponierte Musik klingt oft geschrieben, aber hier geht es um das Konzept, die Lebendigkeit und die Spontaneität. Es gibt immer Leute, die Dinge in Dosen verpacken und Etiketten draufkleben müssen. Eine lustige Story. Bei einem der ersten Free-Konzerte, die wir gaben, in Cincinnati war das, wurde das Ganze angekündigt als Free-Jazz und alle kamen zu einem Freikonzert. Sie dachten, das wäre alles umsonst. Da haben wir dann gar nicht erst gespielt. Wissen Sie, Begriffe wie Free-Jazz, Avantgarde und sogar zeitgenössische Musik sagen nichts anderes als jetzt. Musik muss die Qualität der Jetztzeit haben. Du kannst sagen, es gibt Folk, Klassik, religiöse Musik, aber es gibt Künstler in unserer Gegenwart wie John Coltrane und Ornette Coleman, deren Schaffen all diese drei Qualitäten besaß. Don Cherry. Thank you. Thank you.